Insofern sind alle Angaben über den Anteil von Schutzgebieten immer nur Annäherungswerte und mit Vorsicht zu genießen. Dies bedeutet allerdings nicht, dass das Konzept an sich keinen Wert hätte. Wer einmal einen Nationalpark, zum Beispiel in Afrika, besucht und vielleicht sogar eine Nacht dort verbracht hat, nimmt bleibende Eindrücke mit. Im Schluschluhe im Folosi-Park, im Norden der Provinz KwaZulu-Natal, etwa sind die Big Five, Elefanten, Nashörner, Büffel, Löwen und Leoparden, zu finden. Dort kann es durchaus passieren, dass man nachts von einem ohrenbetäubenden Gebrüll geweckt wird, weil eine Gruppe Löwinnen mitten durch das Camp läuft und die Zeltwand bebt. Selbst riechen kann man die mächtigen Tiere dann. Am Morgen danach erscheint das nächtliche Erlebnis wie ein Spuk, wären da nicht handtellergroße Tatzenabdrücke im feinen Staub zu sehen. Oder im Edo Elephant Park in Südafrika, wenn ganze Elefantenfamilien sich an einem Wasserloch versammeln, die Kleinen immer gut geschützt. Auch das bleibt BesucherInnen als besondere Erfahrung im Gedächtnis. Allerdings sind solche Nationalparks nicht primär dafür gedacht, Touristen mit spektakulären Naturerlebnissen zu versorgen. Das ist gewissermaßen nur ein Nebeneffekt, um Naturverbundenheit zu schaffen und Einnahmen zu generieren, die wieder dem Naturerhalt zugutekommen. Vielmehr sind die Parks als Inseln fast wilder Natur im riesigen Meer menschlicher Nutzungsflächen zu betrachten und gelten als entscheidendes Mittel, den Verlust an Biodiversität zu stoppen. Denn sie haben trotz aller Zweifel und Kritik in vielen Fällen Erfolge vorzuweisen, weil Tier- und Pflanzenbestände erhalten bleiben oder sich erholen können. Das gilt für Wälder, Wiesen und Auen, je nach Landschaft, aber auch für große Arten. Es ist wichtig, dass es auch große Schutzgebiete gibt, damit Tiere, die beträchtliche Streifgebiete brauchen, ebenfalls gesunde Populationen aufbauen können. Und nur in großen Parks gibt es auch in Jahren mit schlechtem Wetter und geringem Nahrungsangebot immer noch irgendwo etwas zu fressen. Dort können ganze Ökosysteme mit allem, was dazugehört, mit Bergen, Flüssen und Seen, in ihrer biologischen Vielfalt geschützt werden.